So, ihr Lieben, wir haben eine ganz kleine Panne hier und wir fangen ganz einfach an. Im Fernsehen läuft der Vorspann schon. Unser Hörfunkvorspann läuft leider nicht. Ich begrüße jetzt gleich die Fernsehzuschauer und euch dann auch ganz offiziell und dann können wir anfangen. So, jetzt sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Schön, dass ihr da seid und dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben die Freitagnacht und die Freitagnacht heißt ja bei uns immer eine freie und offene Themenrunde. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge sich bitte melden. 0800 220 5050 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. So, und meine erste Anruferin, das ist die Manuela. Und Manuela ist 39 Jahre. Guten Morgen, Manuela. Hallo, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir, Manuela? Ja, und zwar geht es bei mir darum, dass ich im Moment in einer Situation bin, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich reagieren soll. Erzähl mal. Ja, und zwar geht es darum, ich bin also seit 17 Jahren Panik. Also habe ich Panikattacken und die kommen bei mir daher, dass ich im Alter von 10 bis 12 Jahren von meinem Vater missbraucht wurde. Nach langer Zeit hatte ich mich damals meiner Mutter anvertraut, nach vielen Hürden. Mhm. Und sie hat mir damals nicht geglaubt. Wie alt warst du denn, als du dich deiner Mutter anvertraut hast? Ja, so 11,5 ungefähr. Achso, also während das passiert. Während das damals noch passiert, hast du dich der Mutter anvertraut. Richtig, genau, weil ich vor lauter Angst halt nicht weiter wusste und weil ich natürlich von meinem Vater sehr eingeschüchtert wurde, von wegen, er würde mich umbringen oder ich würde ins Heim kommen und lauter solche Sachen, wie man halt Kinder einschüchtert. Das hat er so gesagt, wenn du was weitergibst und... Genau. Mhm. Und damals, wie gesagt, habe ich mich meiner Mutter anvertraut, weil ich nicht mehr ausgehalten habe. Mhm. Meine Mutter hat mir damals nicht geglaubt, hat gesagt, sowas würde er nie tun, das glaubt sie mir nicht. Ein halbes Jahr später hat sie ihn bei mir im Bett erwischt. Oh. Und danach durfte ich mich dann einschließen. Trotzdem war die Panik da. Ich habe den Schrank verschlossen, unterm Bett verkrochen. So wie ich gehört habe, die Tür geht, er kommt von der Arbeit, wusste ich nicht, kommt er rein, kommt er nicht. Also in ständiger Panik als Kind schon gelebt. Mhm. Und lass mich mal zwischenfragen. Die Mutter kam in ein Zimmer und sah, dass ihr Kind, also du, ihre kleine Tochter, zusammen mit ihrem Mann im Bett lag. Ja. Und es gab eine sexuelle Aktion in dem Moment. Das hat sie gesehen. Sag mal so, es war zwar die Bettdecke drüber, aber sie konnte sich denken, was hat mein Vater bei mir im Bett zu tun? Natürlich. Was hat sie denn, die Mutter, dann zu ihrem Mann gesagt? Er soll sofort aufhören und rauskommen und er ist dann auch aufgestanden. Im Endeffekt war es so, dass meine Mutter einmal quer durch den Flur geflogen ist. Er ist also gewalttätig geworden. Mein Bruder ist damals wach geworden. Also der Vater hat dann die Mutter geschlagen? Ja, richtig, genau. Mhm. Und er war aber auch angetrunken an dem Tag. Mhm. Und der Bruder? Mein Bruder stand in der Tür, hat sich kaputt gelacht über die ganze Situation. Wie alt war denn der Bruder damals? Mein Bruder ist 2 Jahre älter. Ah ja, dann war der 13, 14 in der Zeit. Ja, aber trotzdem, das war irgendwie, es ist ein Bild für mich, was ich nicht vergesse. Mhm. Und es ist halt so, dass meine Oma, die unten drin gewohnt hat, noch hochkam und er zu ihr gesagt hat, das ist seine Mutter gewesen, wo sie merkt, noch gesagt hat, wenn sie nicht gleich runtergeht, kriegt sie auch noch eine. Mhm. Also es war, irgendwann war dann vorbei. Mhm. Und Und dann durftest du dich einschließen, das hat deine Mutter erlaubt. Ja. Richtig, das heißt, spätestens seit diesem Vorfall hat sie kapiert, was da geschehen ist. Richtig. Was heißt einschließen? Du kannst im Kinderzimmer. Immer, oder wie? Nein, abends halt, ne? Wenn ich zu Bett gegangen bin. Ja. Weil tagsüber waren ja nie Übergriffe, es war ja immer nur nachts. Ja. Abends. Der hat das gemacht, auch wenn die Mutter im Haus war. Dann ist sie hat da nicht viel mitgekriegt von, weil wir mussten früher, also mein Bruder und ich, wir mussten mein Vater wöchentlich im Wechsel, mussten ihn in den Schlaf streicheln auf dem Rücken. Mhm. Und dabei sind natürlich auch die ersten Übergriffe bei mir passiert. Mhm. Ne? Mhm. Und ich habe es immer gehasst wie die Pest. Ich fand das immer so widerlich, weil ich immer gedacht habe, so Gefühle vermitteln, das ist nicht meine Aufgabe und wehe. Mhm. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Da ist er total sauer und aggressiv. Ich war sowieso immer irgendwie der. Aber Moment mal, in den Schlafstreicheln lag deine Mutter dann nicht neben dem Vater im Ehebett? Nein. Nein. Ja. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen. Als es dann hinterher regelmäßig passierte, passierte das immer dann auch, wenn deine Mutter im Haus war? Im Haus teilweise auch, ja. Ja, im Haus. Mhm. Ja, aber es geht halt jetzt bei mir darum, ich habe jetzt also sehr viele Therapien gemacht, die haben alle nichts gebracht, teilweise noch verschlimmert meine Panik. Und mein Mann hat mir sehr rausgeholfen. Ich bin also jetzt mit meinem Mann 16 Jahre zusammen. Und bevor du das weiter vertiefst, ich muss da noch ein paar Sachen fragen, damit mir das noch klarer wird. Ja. Das Ganze ist von deinem 10. bis 12. Lebensjahr passiert, dass der Vater sich an dir vergangen hat. Hat dein Vater dich vergewaltigt? Richtig vergewaltigt nicht, aber das, was er gemacht hat und die Verängstigungen, die waren schlimm genug. Und wie oft ist das vorgekommen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr oft und sehr regelmäßig. Ja. Warum hörte es dann nach dem 12. Lebensjahr auf? Ich weiß es nicht. Also die Familie blieb zusammen und er blieb auch da? Meine Mutter ist heute noch mit ihm verheiratet. Aber er hörte dann irgendwann, hast du 12, was hört er auf? Ich weiß aber nicht mehr genau. Also das ist so eine Zeit, wo ich aus meinem Kopf irgendwo gestrichen habe. Als du dann älter wurdest, hast du später mit deiner Mutter darüber nochmal gesprochen? Ja, ich habe irgendwann hatte ich von jemandem anderen gesagt bekommen, hier, hör zu, du kannst deinen Vater anzeigen. Das wollte ich machen. Ich habe mit meiner Mutter drüber gesprochen. Meine Mutter hat damals gesagt, wenn du das machst und es wird öffentlich, dann nehme ich mir einen Strick unheimlich auf. Wie alt warst du da? 16. Und von daher, also das wollte ich nie verantworten und das, habe ich das nie in die Öffentlichkeit gehört. Ich sag mal, dann hat deine Mutter sich zum zweiten Mal schuldig gemacht. Richtig, genau. Sie hat damals, was ein unverzeihliches Verhalten ist, sie hat dich nicht ernst genommen, sie hat dich nicht gerettet aus der Situation. Nein. Selbst nachdem sie es gesehen hat, ist sie nicht mit ihren Kindern weggegangen. Ja. Und dann, als du ihn anzeigen wolltest, hat sie noch einmal dich unter Druck gesetzt und Richtig. Hat gesagt, ich nehme mir das Leben, wenn du es tust. Richtig, genau. Sie ist heute mit dem immer noch zusammen. Ja. Wie ist dein Verhältnis heute zu den Eltern? Ja, ich hatte, wie gesagt, die ganzen letzten Jahre eigentlich, also es ist mal besser, mal schlechter. Es ist aber so, dass ich selber auch mehrere Kinder habe und die zu ihren eigenen, also von meinem Mann, den Eltern, keinen Kontakt haben. Und ich wollte eigentlich immer versuchen, eine heile Familie zu haben. Ich habe also noch jahrelang probiert, die Anerkennung von meinem Vater zu bekommen. Hast du nicht Angst gehabt, dass dein Vater sich an deinen Kindern auch verliebt? Natürlich. Also meine Töchter und überhaupt auch so, die durften da nicht schlafen. Ja, das schon mal gar nicht. Und wenn, dann durften die auch nur zu zweit oder zu dritt dahin. Also du bist sicher, dass da nichts passiert ist? Da hast nein, du ein Auge drauf nein. gehabt? Also, wie gesagt, und meine Mutter hat, also da habe ich ein ganz inniges Gespräch mit ihr gehabt und habe gesagt, hier, wenn die Kinder unten sind, achte 10-mal drauf. Weil wie gesagt, ich wollte halt irgendwie versuchen, oder wie so eine Schublade, ne? Das Thema rein, Schublade zu und versuchen zu vergessen. Ja. So, jetzt habe ich dich gerade ein paar Mal unterbrochen, als du erzählen wolltest von der jetzigen Situation, von deinen Panikattacken. Ja. Wenn du das vielleicht weiter erzählen könntest. Ja, und zwar ist es jetzt so, durch die Mädchen, die jetzt andauernd mit den Missbrauchsfällen aufgekommen sind, ist bei mir alles wieder total hochgekommen. Ja. Und ich habe jetzt seit mehreren Wochen keinen Kontakt zu meinen Eltern. Und ich weiß im Moment nicht, wie ich das mit meinen Kindern vereinbaren soll. Und zwar soll ich den Kontakt verbieten, ich habe sie jetzt aufgeklärt, alle darüber. Wie alt sind die Kinder jetzt? Der Kleine, der wird jetzt 6 und der Große wird 18 das Jahr. Wie viele Kinder hast du? 6. 6 Kinder? Ja. Ah, ja. Und ich habe sie, wie gesagt, aufgeklärt. Du hast allen Kindern erzählt, was passiert ist, auch dem Kleinen. Ja gut, der hat das eher nicht kapiert. Nicht so richtig verstanden. Nein, der hat es nicht kapiert. Aber halt, was wichtig war, meine Töchter, die jüngste ist 9, die andere ist 11. Wie haben die denn darauf reagiert, als sie das von ihrem Opa erfahren haben? Ja, schon ein bisschen sprachlos. Aber ich denke mir, sie wussten nicht ganz, das einzuordnen. Weil sie ihn bisher anders erlebt haben vielleicht. Ja, halt schon. Ist er denn freundlich zu den Kindern und so, wenn die Kinder bei ihm? Eigentlich schon. Ja. So, jetzt stehst du in dem Dilemma, dass du ein schlechtes Gewissen deinen Kindern gegenüber hast. Ja, auch. Weil ich nicht weiß, was soll ich machen. Ich zum Beispiel einerseits möchte ich zu meiner Mutter. Und ich habe sie jetzt seit Wochen nicht gesehen. Aber auf der anderen Seite, es ist wie ein Riesentor vor mir. Ich kann den Schritt nicht, also ich komme nicht da drüber. Ja, ich weiß nicht, ich kann nicht hinfahren. Das ist ganz, ganz komisch ist das. Was sagt dein Mann? Mein Mann hält sich da so ein bisschen raus. Der sagt immer, du musst wissen, was dir gut tut. finde ich. Ich weiß im Moment nicht, was mir gut tut. Ja, wobei ich erstmal das einen guten Ratschlag finde. Ich finde das auch, Manuela, wenn du da nicht hinfahren willst im Moment, dann fahr da nicht hin. Und ja, aber wie soll ich ihr das erklären? Das Problem ist, ich habe... Ihr, der Mutter? Ja, dass ich halt lange nicht da war, wenn ich irgendwann mal wieder so, hinfahre. So wie du es mir gerade auch erklärt hast. Ja, aber dann sagte sie, ja, und immer wieder schiebst du das auf das alte Thema. Und ja, das dann höre ich mir wieder dieses Geleier an, dieses wieder so von wegen, ja, ich würde ja alles auf den Missbrauch schieben und alles. Das hat sie also schon ein paar Mal gemacht. Dann unterbindest du das. Dann höre die, du kannst es ihr noch einmal erklären, aber dann verbittest du dir ganz einfach, dass sie das nieder, sie drückt es ja nieder, sie macht diese Argumente ja klein. Ja, natürlich. Dieses Recht hat sie überhaupt nicht an dem, was sie zu verantworten hat. Sie sollte sich im Grund und Boden schämen, finde ich. Finde ich auch, ja. Und wenn du, ich finde den Weg völlig gut, den du gegangen bist, du hast es deinen Kindern, selbst den kleineren Kindern erklärt. Ja. Und somit wissen die Kinder im Moment, will die Mutter da nicht hin und wir sollen da auch nicht hin. Die werden das schon verstehen, wenn sie es auch noch nicht so richtig verstehen, aber irgendwie haben die, glaube ich, schon kapiert, dass das was sehr Schlimmes ist, was da vorgefallen ist. Ja, ich habe halt die letzten Wochen sehr viel geweint und alles und ich musste meinen Kindern das ja auch irgendwie erklären. Ja, finde ich auch gut, dass du so mit mir ja, aber ich finde es auch so gut, dass du so offen mit den Kindern bist. Es hätte ja sein können, dass du dich nicht traust, denen das zu erzählen, dass du dich schämst. Das ist schon mal gut gelaufen. Nein, also schämen tue ich mich heutzutage nicht mehr. Ich habe mich früher jahrelang geschämt, ja, aber ich sehe mich heute als Opfer und nicht als Täter. Absolut. Und von daher brauche ich mich nicht mehr schämen. So sehe ich es auch. Wie gesagt, mir war es halt auch wichtig, dass ich mit den Kindern drüber rede. Erstens, um rauszufinden, ob mein Vater sich auch schon mal versucht hat anzupacken, was meine Töchter auch verneint haben. Also da war nie was. Mhm. Aber auch, dass sie gewarnt sind, wenn mal irgendwas ist, dass sie jederzeit zu mir kommen können. Ja. Also, wenn du, ich sage es nochmal, wenn du jetzt im Moment... Ich finde es ja schon erstaunlich genug, dass du überhaupt in all den Jahren Kontakt noch mit den Eltern hast, will ich dir sagen. Ja, eigentlich hättest du immer nicht, was ich machen soll. Ja, aber wenn du jetzt, und wenn es spät kommt jetzt, nach all den Berichten, die du im Radio und im Fernsehen verfolgst, wenn du jetzt keine Lust hast auf die und wenn alles hochkommt und du vielleicht einen Zorn auf die hast, dann geh da nicht mehr hin. Ja, und was auch mache ich mit meinen Kindern, die möchten teilweise hin und ich weiß nicht, soll ich sagen, ja, geh hin oder... Ich habe irgendwo auch so ein bisschen die Hoffnung, dass sie sagen, nee, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Möchten die denn im Moment noch hin? Sagen die das so? Teilweise schon. Also mein Zweitältester ist heute jetzt auch wieder da. Mhm. Ja gut, ich meine, wie alt ist der? Der Älteste ist 18, dem kannst du es nicht, verbieten. Ja. Du kannst den Eltern nur sagen, dass dir das nicht angenehm ist, wenn sie da hingehen, aber sie sind ja fast erwachsene Leute, das können die selbst entscheiden. Sie sind ja gewarnt, okay, dann sollen sie das so machen. Bei den Kleinen hast du ja mehr Einfluss drauf. Richtig. Und du gehst einfach nicht hin und lässt dir von deiner Mutter auch nicht da reinquatschen. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass sie so argumentiert dir gegenüber. Ja. Wirklich eine Unverschämtheit. Das sage ich dir als völlig unbeteiligter Mensch, nach dem, was du mir erzählt hast. Ja. Wagt diese Frau zu sagen, komm nicht wieder an mit diesem ganzen Missbrauchszeug von damals? Ja, das ist es. Aber es hat bis jetzt, ich habe mich, wie gesagt, meinem Bruder nochmal anvertraut, mein Onkel. Es ist irgendwie für alle selbstverständlich gewesen. Mhm. Und meine Oma war immer mehr Mutter für mich wie meine eigene Mutter. Und selbst sie hat irgendwann mal gesagt, wo ich am Punkt war, wo ich wirklich nur am Weinen war, stell dich nicht so an, das habe ich als Kind auch mit durch. Und seitdem gab es so einen Knacks, ich habe mit meiner Oma, konnte ich dann auch nicht mehr. Ja, das ist ja schlimm genug, wenn die Frauen das auch erlebt haben. Ja, natürlich. Aber jetzt geht es um dich. Hast du denn in all den Jahren mal irgendwann psychologische Hilfe gesucht? Ja, natürlich. Ja. Aber es war nie gut, also was da rauskam. Ja. Es hat mir bis jetzt leider nichts geholfen. Das wäre nämlich mein nächster Ansatz, dass ich dir dringend raten würde, das dann nochmal neu anzugehen. Damit du, vor allen Dingen, es scheint ja so viel noch im Argen zu sein, dass du ein bisschen lernst, damit klarzukommen. Ja, das Schlimme ist halt die Panikattacken, die ich im Moment auch... Ja, die rühren ja daher. Ständig so eine Todesangst und ich könnte krank sein und lauter soll ich sagen, und da kann ich im Moment nicht so ganz mit umgehen. So, Manuela, meine Psychologin heute Nacht heißt Magdalena, die hat mitgehört. Ja. Die wird dich jetzt anrufen, dann könnt ihr mal diese ganzen psychologischen Sachen mal überlegen, was du noch tun könntest. Du kannst ihr erzählen, was genau du schon gemacht hast, das kann sie bewerten und einordnen. Und dann solltest du da schon noch neue Wege einschlagen. Zu der Grundfrage aber, halte dich von denen fern, hab gar kein schlechtes Gewissen und auch kein schlechtes Gewissen deinen Kindern gegenüber. Finde ich völlig in Ordnung. Okay. danke. So, liebe Manuela, du legst auf und wirst von meiner Psychologin jetzt gleich zurückgerufen, angerufen. Ja, schönen Dank. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Hier bei uns im Radio, bei uns live und im WDR Fernsehen, da meldet euch. Das ist eine freie Themennacht, wie immer freitags. Ihr könnt euch zu jedem Thema melden, über das ihr gerne mit mir hier sprechen wollt oder streiten wollt oder was auch immer. Herzlich willkommen, Sigrid 70. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja. Ich habe noch was zu dem Thema, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ah, ja. Und zwar habe ich seit etwas über 6 Jahren die Diagnose bekommen, Polyneuropathie. Was ist das? Das heißt, das ist eine Schädigung der Nerven in den Beinen. Mhm. Und die äußert sich bei 96-97% der Menschen in einem Taubheitsgefühl der Füße. Mhm. Oder dass man das Gefühl hat, man hat einen zu engen Strumpf an. Ja. Und dass man auf ganz dicke Sohlen unter den Füßen hat. Ja. Das heißt, man hat überhaupt keine Bodenhaftung mehr. Kann man denn gehen? Kannst du ja, gehen? Aber man hat dadurch eben einen sehr unsicheren Gang. Das glaube ich. Wenn ich mir vorstelle, meine Füße wären taub, wäre ich auch ganz unsicher beim Gehen. Das ist ganz fürchterlich. Schmerzen verursacht die Krankheit. Das war alles noch nicht so schlimm. Ja. Und das ging 4 Jahre so. Und vor etwa gut zwei Jahren fingen dann furchtbare Schmerzen an. Mhm. Und die wurden schlimmer und schlimmer. Und ich habe also eine Ärzte-Odyssee hinter mir. Auch in den Beinen die Schmerzen? Nee, in den Füßen. In den Füßen, obwohl ja, die Füße taub und zwar sind. Ja, ist es inzwischen so, das ist Tag und Nacht, wie wenn also 1000 Messer und Nadeln ununterbrochen in die Füße stechen. Mhm. Und als wenn die Füße mit so ganz scharfen Krallen oder Kneifzangen zusammengepresst werden. Immer, auch wenn du ganz still liegst? Immer, wenn ich sitze, wenn ich stehe, wenn ich gehe, wenn ich liege, immer. Hat sich dieses Taubheitsgefühl und diese Schmerzen, haben die sich auch jetzt nach oben weiterentwickelt in die Beine hinein? Nein, eben nicht. Nur, also das heißt nur ausschließlich Füße? Hauptsächlich in den Zehen vorne und dann in so einer Art Umklammerung. Und ich habe also schon eine Traumatherapie gemacht. Ich war beim Neurologen. Stopp, lass mich fragen. Traumatherapie klingt sehr psychologisch. Ist das eine psychosomatische Erkrankung? Ja, das hat man auch in der Richtung halt versucht. Ja. Weil ich habe alles versucht, was mir angeboten wurde. Und dann hat man bei einer der vielen Blutuntersuchungen, die gemacht wurden, hat man entdeckt, dass weiße Eiweißkörper auf den roten Blutkörperchen sitzen. Mhm. Und hat die versucht, durch 4 Chemotherapien wegzubekommen. Mhm. Mhm. Und das hat auch nicht geklappt. Das heißt, da ist eine ganze Menge passiert, aber dir wurde nicht geholfen. Nein. Und ich war in der Schmerzklinik von der Uniklinik und die haben bis zu Morphium hin alles bei mir probiert. Es hat nichts geholfen. Und es gibt für diese Erkrankung keine angewandte Therapie, gibt es? Nein, und nur 3-4% der Leute haben so schreckliche Schmerzen wie ich. Mhm. Und deshalb ist es auch ein Forschungsgebiet, wo nicht sehr viel Geld da reinfließt. Ich verstehe, das alte Lied. Und da, weil halt so wenig Leute das haben. So, das heißt, du bist permanent belastet durch diese Erkrankung und durch diese starken Schmerzen. Ja. Und die sind eben Tag und Nacht. Tag und Nacht und immer. Und ich kann eigentlich sehr, sehr viel aushalten. Ich hatte 30 lang Migräne, die ich dann Gott sei Dank verloren habe irgendwann. Und ich würde also die Fußschmerzen gerne gegen die Migräne wieder eintauschen. Wenn man da so harte Mittel gegeben hat wie Morphium dagegen, selbst das hat nicht geholfen? Nein. Mhm. Und ich habe ein sehr starkes Herz von meiner Mutter geerbt. Ich kann also noch ewig leben. Ja. Und ich frage mich natürlich, wie das ewig so weitergehen soll. Ja. Ja, unsere Sendung hieß, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja, und ich habe jetzt so die Hoffnung, ich habe noch nie jemand getroffen. Ich habe schon einige Leute getroffen, die dieses Taubheitsgefühl hatten. Mhm. Und das kann man ganz gut aushalten. Mhm. Du hast halt einen etwas unsicheren Gang, aber du hast halt keine Schmerzen. Ja, ja. Aber ich habe noch nie jemand getroffen, der so gerne so starke Schmerzen hat. Da hast du gedacht, rufst du mal hier an, vielleicht finden wir auf diesem Wege jemanden. Ist ja auch eine gute Idee gewesen. Ja, genau. Ja, du sagst nochmal den Namen der Erkrankung. Polyneuropathie. So, und wir suchen im Prinzip jemanden, der diese Erkrankung hat, kombiniert mit diesen starken Schmerzen den Füßen. Und wer das hat und eventuell einen Erfahrungsaustausch machen möchte mit Sigrid, bitte an uns wenden, wir stellen den Kontakt her. Ja, vielleicht finden wir ja wirklich jemanden, der auch vielleicht doch irgendeine Idee hat, was man tun kann. Eben. Vielleicht auch was Alternativmedizinisches, man weiß es ja nicht. Ja, ich habe auch Akupunktur probiert. Ja. Ich habe Globuli genommen, ich habe alles probiert. Ja, aber wer weiß, was es noch gibt. Ja, eben. Also, liebe Sigrid, das machen wir gerne. Das ist jetzt hiermit gesagt worden durchs Radio und im Fernsehen. Und wer sich angesprochen fühlt, bitte bei uns hier bei Domian bei 1 Live melden. Und wir stellen den Kontakt her. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich. Drücken wir gemeinsam die Daumen. Ich wollte noch etwas sagen. Du hattest in dieser Sendung auch eine Frau mit so einem Kinderwunsch. Ja, genau. Wenn die vielleicht, hörte ja deine Sendung öfter. Ja. Und ich habe 2 Kinder aus Asien adoptiert und war selbst dort und habe in Waisenhäusern jeweils 8 und 7 Wochen gearbeitet, in Vietnam und aus Thailand. Mhm. Und habe da 2 Kinder rausgekämpft, die normal nicht durchgekommen wären. Mhm. Und es sind heute recht starke, sehr gute Mädchen geworden. Das glaube ich. Wie lange ist das her? Das ist, ich war 73 in Saigon und 75 im Nordosten von Thailand. Und das sind dann deine Mädels geworden? Das sind meine Mädels geworden, ja. Ja, da haben wir auch drüber gesprochen und das wäre ja sicher auch eine gute Alternative für die Anruferin. Genau, ja. Aber die Männer müssen halt auch mitmachen. Die müssen mitmachen, das war das Problem, genau. Genau. Ja. Liebe Sigrid, alles Gute. Toi, toi, toi, hoffentlich können wir dir helfen. Mach weiter so. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. Und schon geht's weiter mit dem Bernhard. Und Bernhard ist 44. Guten Morgen, Bernhard. Guten Morgen, Jürgen. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's? Bei mir geht's darum, genauso, mir ging's genauso in der Kindheit wie der ersten Anruferin. Ja. Also so in der Art, also ich wurde ab dem 5. Lebensjahr von meinem Adoptivvater misshandelt und sexuell missbraucht. Ab dem 5. Lebensjahr? Ja. Bis wann? Bis ungefähr zum 10. Lebensjahr. 5 Jahre der Kindheit. Ja. Ich wurde dann ab dem 10. Lebensjahr ungefähr, so 9,5, 10 Jahre war ich alt, da wurde ich dann seelisch und psychisch sehr schwer krank. Also ich habe dann auch irgendwie, ich habe dann von der Umgebung, also von der Umwelt nichts mehr wahrgenommen. Ich habe irgendwie so abgeschaltet. Und ich musste dann in die Kinderpsychiatrie wurde ich dann eingeliefert. Hast du in der Psychiatrie etwas erzählt, was man mit dir gemacht hat? Nein, das habe ich nicht gedacht. Du hast Angst gehabt? Ja. Ja. Hattest du deiner Mutter was erzählt? Nein, weil meine Adoptivmutter habe ich auch nichts davon erzählt, weil mein Vater gedroht hat, wenn ich irgendwas erzählen sollte, dann bringt er mich und meine Mutter um. Ach so, das waren Adoptiveltern, bei denen du aufgewachsen bist? Ja. Ja. Hm. Wie lange warst du dann in der Psychiatrie? Circa 4,5, 5 Monate, so 5 Monate knapp. Und bist dann wieder zurück in die Familie gekommen? Ich bin dann wieder zurückgekommen, ja. Und dann hat er dich in Ruhe gelassen danach? Und danach war alles beendet. Es war also total wie normal, also wie zuvor. Mhm. Also also vor den 5, also es war beendet mit dem Missbrauch und mit den Misshandlungen. Was hat dieser Mann, der dein Stiefvater, dein Adoptivvater war, was hat der gemacht mit dir damals in diesen Jahren der Kindheit? Also er kam immer abends, also wenn ich zu Bett gegangen bin, so eine Stunde später oder so, oder eine halbe Stunde später, ich war da noch nicht eingeschlafen meistens, kam er zu mir ins Kinderzimmer und hat sich zu mir ins Kinderbett gelegt. Also in mein Bett. Und dann? Und dann fing es an, dann hat er mich geküsst. Ich hab das war so abstoßend, das war so eklig, so nass. Und dann hat er mich gestreichelt an der Brust und dann ging es immer tiefer runter bis zum Geschlechtsteil. Also es war widerlich. Musstest du ihn auch anfassen und bei ihm etwas machen? Ja, er hat immer seine Hand genommen, hat seine Hand so an sich, also an sein Geschlechtszeichen geführt. Hm. Und so ging das 5 Jahre. Ja. Und das ist wahrscheinlich dir heute noch äußerst schwierig, das überhaupt auszusprechen. Ich merke das gerade. Ja. Ja. Hm. Ist nicht so angenehm. Das glaube ich. Und jetzt in letzter Zeit kommt es wieder verstärkt hoch. Das glaube ich. Durch die Vorfälle in den Kirchen, also katholische Kirche etc. Hast du denn, wie lange warst du in der Familie, bis du dann aus der Familie rausgegangen bist? In welchem Alter? Also meine Adoptivmutter ist 1982 mit 46 Jahren gestorben. Mhm. Und dann war ich aber immer noch, also ungefähr bis zum, ich habe noch dort gewohnt, so zum 22. Lebensjahr ungefähr. Mhm. Hast du mit dem Vater irgendwann darüber gesprochen? Ja, aber er hat es immer abgestritten. Er hat immer gesagt, nee, das war doch nicht so. Und das hat er doch nicht so gemeint. Und er hat es ja nur gut gemeint. Und wenn du an diese 5 Jahre zurückdenkst, was war das Ekelhafteste, was er mit dir gemacht hat? Und der Analverkehr. Ach, das gab es auch. Ja. Das heißt, er hat diesen Analverkehr. Das heißt, er hat diesen kleinen Jungen anal vergewaltigt. Ja. Da musst du doch Höllenschmerzen gehabt haben. Ja, natürlich habe ich da Schmerzen gehabt. Und immer eine wahnsinnige Angst gehabt haben, als der dann kam. Mhm. Hat er dich anal verletzt auch? Nein, das eigentlich nicht. Also er war doch schon immer irgendwie vorsichtig oder so. Weil sonst wäre das vielleicht irgendwie beim Arzt oder so, wäre das vielleicht, ich bin ja mal als Kind immer untersucht worden, ab und zu alle halb Jahr, ja. Hm. Und dann wäre das vielleicht mal irgendwann dann wäre das irgendwann vielleicht rauskommen. Hm. Und da hat er wahrscheinlich Angst davor gehabt. Das ist wirklich unfassbar, wenn man sich das so im Detail vorstellt, was Menschen, Männer, aber auch Frauen, Kindern antun können. Das ist unfassbar. Dieser Mann ist nie zur Rechenschaft gezogen worden. Nein. Lebt er heute noch? Nein, Adoptivvater ist 1996 im Alter von 59 Jahren verstorben. Wie alt ist er geworden? 59. 59. Mhm. Wie war denn dein Verhältnis bis zum Schluss zu ihm? Das war eigentlich nie, also das war nie gut. Aber du hast auch dann Verhältnis noch gehabt mit ihm bis zum Schluss? Kontakt? Mehr oder weniger, ja, eigentlich schon, aber es war nicht mehr so, wie es eigentlich zwischen Adoptivvater und Adoptivsohn sein sollte. Warum hast du nicht radikal gebrochen mit ihm? Das weiß ich nicht irgendwie. Ihr habt das nicht fertig gebracht, irgendwie, weiß nicht. Hm. Ihn dann da in dem Moment, als 1982 die Adoptivmutter, also seine Frau, verstorben ist, habe ich das irgendwie nicht übers Herz gebracht, ihn da jetzt so allein zu lassen. Also. Das ist ja schon verrückt, ne? Hat ein Mann dir so ein Leid angetan und du bist dann im Alter noch gut zu diesem Menschen. Mhm. Stimmt. Schon verrückt, wie das Schicksal ist und wie die Lebensläufe so spielen. Aber manchmal kann man das einfach nicht, dass man jetzt den Menschen einfach so abserviert oder. Ja, das eher. Ich konnte es nicht irgendwo. Hast du denn, als du denn junger Mann wurdest, älter und dir klar wurde, was der mit dir gemacht hat, gab es da nicht Phasen, dass du den richtig gehasst hast und Aggressionen auf den hattest? Doch. Hm. Also. Jürgen, als 1982 meine Adoptivmutter verstorben ist mit 46 Jahren, also im 46. Lebensjahr, da habe ich mir insgeheim gewünscht, lieber Gott, warum konnte nicht mein Adoptivvater zuerst gehen oder zuerst sterben? Warum hast du die nicht zuerst sterben lassen? Die Mutter war immer gut zu dir? Ja, meine Adoptivmutter war immer gut zu mir. Und auch als du dann etwas älter wurdest, hast du ihr nie das gesagt, was vorgefallen ist? Nein. Warum nicht? Also das von den körperlichen Misshandlungen wusste sie ja, weil sie war ja da immer dabei, wenn er mich geschlagen hat. Sie ging dann immer dazwischen und wollte mich verteidigen und er hat sie aber dann auch geschlagen. Ach so. Wir haben jetzt gerade ausschließlich über den sexuellen Missbrauch gesprochen. Das heißt, es gab auch viel zusätzlich körperliche Gewalt. Das heißt, er hat dich oft geschlagen. Ja. Die ganze Kindheit über. Ja. Auch also dann, bis zu dem 10. Lebensjahr, als ich dann eben psychisch erkrankt war. Achso, und danach hat er die Finger von dir gelassen, gänzlich. Und danach hat er mich nicht mehr angefasst. Mhm. Wie aber ist warum, dieser Mann? Warum weiß ich nicht. Ja, vielleicht hat er irgendwie gemerkt, dass da was passiert ist durch deinen Psychiatrieaufenthalt, dass das für ihn eine Warnung war, nicht weiterzumachen. Vielleicht. Mhm. Wie ist dieser Mann gestorben? Der ist, also ich hatte ja dann die, Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet momentan. Macht nichts. Wie war denn jetzt was? Wie dieser Mann gestorben ist? Hat er einen schweren Tod gehabt, ein Leiden, oder ist er schnell gestorben? Also der ist, wie ich erfahren habe, von der Nachbarschaft, weil ich hatte ja zwei Jahre keinen Kontakt mehr zu ihm, bevor er verstorben ist. Und zwar mein Adoptivvater wurde ganz früh, so mit 40 wurde der schon, oder mit 42, Dialysepatient. Mhm. Und wurde dann, also praktisch hat dann eine Nierentransplantation bekommen. Ja, verstehe. Das heißt, das war ein Leidensweg. Oder so. Mhm. Ja. Jetzt hat die erste Anruferin, die Manuela, hat erzählt, dass sie heute immer noch Panikattacken hat und dass es ihr sehr schlecht geht. Wie ist es bei dir? Wie geht es dir heute? Also ich habe seit ungefähr 25 Jahren, also leide ich an Depressionen, die immer wieder auftreten. Bist du nie behandelt worden? Doch, ich bin schon in nervenärztlicher Behandlung, also psychiatrischen Behandlung. Wissen die Psychiater von deiner Vergangenheit? Ja. Ja. Die wissen das. Und dir geht es heute immer noch nicht gut? Mhm. Hast du Familie? Nein. Nein. Bist du, hattest du mal eine Frau, eine Beziehung? Ich hab's mal vor ungefähr 20 Jahren ausprobiert, aber das hat also nicht geklappt, eine Beziehung aufzubauen. Hältst du es für möglich, dass dieser Mann dir diese Fähigkeit auch zerstört hat? Ich denke ja. Wie ist es mit deiner Sexualität? Kannst du Sexualität genießen? Nein, nicht richtig. Also hast du überhaupt? Also jetzt selbst schon, mit mir vielleicht, aber mit anderen nicht, mit anderen Menschen. Bist du heterosexuell oder homosexuell? Ich bin eher homosexuell orientiert. Also ja. Hast du überhaupt schon ein einziges Mal mit einem anderen Menschen eine schöne Sexualität erlebt? Nein, bis jetzt noch nicht. Das hat dieser Mann dir angetan. Das glaube ich. Du sagst, dass du im Moment auch in psychiatrischer Betreuung oder Behandlung bist. Ja. Auch in Form einer Therapie oder ausschließlich medikamentös? Also ich habe zwei Therapien gemacht mittlerweile. Aufgrund der seelischen Erkrankung, also aufgrund der Depression. Das war 1998, das war in einer Reha-Klinik. Und das war aber Gruppentherapie. Und dann habe ich nochmal eine Einzeltherapie gemacht. Ja. Das war 2003. Und wie ist das aktuell? Aber es hat mir nicht sehr viel gebracht. Also etwas, aber nicht sehr viel. Ja. Und die aktuelle Verbindung zu dem Psychiater, was ich gerade gefragt habe, bekommst du da ausschließlich Medikamente oder ist es auch ein Gespräch immer mit dem Arzt? Nee, nein, Medikamente nehme ich jetzt seit ungefähr viereinhalb Jahren keine mehr. Ja. Da jetzt mehrere Nervenärzte bei mir festgestellt haben, dass also trotz verschiedene Medikamente in den 16, 17 Jahren oder 20, 18 Jahren, die ich jetzt die Medikamente genommen habe, 16, 17 Jahre war das jetzt ungefähr, dass eben keine Wirkung herbeigeführt werden kann, trotz der Psychopharmaka. Also es ist viel geschehen schon. Du hast viele Anläufe unternommen, sowohl therapeutisch als auch durch Medikamente, aber es war alles nicht wirklich hilfreich bisher. Nein. Nicht hilfreich. Ich würde dich gerne noch von meiner Fachfrau beraten lassen. Mhm. Vielleicht gibt es ja doch noch einen Aspekt oder eine Idee, die sie dir mitteilen kann, die vielleicht nochmal doch etwas Neues in Bewegung setzt, dass du doch eine Hilfe bekommst, was ich dir von Herzen wünschen würde, von ganzem Herzen, Bernhard. Mir tut das sehr leid, was dieses Schwein dir angetan hat. Mir tut es sehr, sehr leid. Da sieht man, du bist ein Fall, wo man sieht, dass ein ganzes Leben zerstört werden kann durch sowas. Mhm. Aber vielleicht gibt es doch eine Hoffnung und noch einen Weg, dass du stabiler wirst und dass es dir besser geht. Aber Domian, weißt du, ich will mich nicht aufgeben. Genau, finde ich auch eine gute Einstellung. Merke ich auch, wie du das erzählst. Das habe ich gemerkt. Aber vielleicht kann es ja noch einen Tick besser gehen. Wäre ja nicht schlecht. Mhm. Ja. Lieber Bernhard, dann leg doch mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Vielleicht, Domian, darf ich dir noch etwas sagen? Sehr gerne. Ich möchte mich bedanken für deine tolle Sendung und weiter so noch viele, viele Jahre. Dankeschön, vielen Dank. Und ich möchte dich noch bitten, Jürgen, ob du mir vielleicht ein Autogramm bieten könntest. Natürlich, dann gibst du meiner Psychologin gleich deine Anschrift und dann schicke ich das sehr gerne. Ja. Lieber Bernhard, es hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast und dass wir beide uns akustisch so kennengelernt haben. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Auch so. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, 1.37 Uhr haben wir gerade auf die Sekunde. Und wir machen weiter mit dem Micha, der ist 34. Hallo Micha. Ja, guten Abend. Hallo Micha. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin Täter. Du bist Täter? Täter? Ja, ja. Also ich bin Täter gewesen. Was hast du gemacht? Ich habe ein 7-jähriges Kind von meiner damaligen Freundin missbraucht. Mhm. Ein 7-jähriges Kind? 7 Jahre alt war es, ja. Was hast du mit dem Kind gemacht? Ich hab mich von ihr befriedigen lassen. Oft? 10 Mal insgesamt. Befriedigen lassen mit der Hand oder mit dem Mund? Mit der Hand, mit dem Mund und das war es aber auch. Das Kind war damals 7 Jahre alt? 7 Jahre alt. Ich rufe eigentlich deswegen an, um eigentlich den Leuten zu sagen, die bei Ihnen angerufen haben, den Mut zu machen. Sie sollen, wenn sowas passiert, anzeigen. Wie war das bei dir damals? Wie lange liegt das erstmal zurück? Es liegt jetzt zurück genau 3 Jahre. 3,5. 3,5 Jahre. Warst du im Gefängnis? Ich war im Gefängnis, ja. Wie lange? 3 Jahre. Also du bist gerade raus? Ich bin gerade raus. Ich habe jetzt 4 Jahre auf Bewährung bekommen. Und bin jetzt halt ein 1/2 Jahr draußen. Wie ist das damals vor 3 Jahren rausgekommen? Ich habe mich der Polizei gestellt. Du hast dich gestellt? Ja. Ist das einmal mit diesem Kind passiert oder vorher schon mit anderen Kindern? Einmal mit diesem Kind. Kannst du es dir erklären, warum du das gemacht hast oder hast machen lassen? Ja, was heißt erklären? Erklären kann man sowas nicht. Es ist auch keine Entschuldigung, wenn irgendeiner sowas macht. Bei mir hat es psychische Gründe gehabt, bei anderen sind es andere Gründe, ich kann es dir nicht sagen. Was sind psychische Gründe bei dir? Bei mir waren es viele Gründe. Es war einer, ich wurde auf der Firma gemobbt, ich hatte ständige Streits mit meiner damaligen Freundin, ich habe Geldschulden, es gab viele Gründe. Aber, entschuldige. Was meinst du, wie viele Leute in solchen Problemen sind und die missbrauchen auch keine Kinder? Ja, genau, das ist es. Es gibt viele, die kommen damit klar, die bewältigen ein Teil. Es gibt viele Leute, die bewältigen vielleicht 10 Probleme, aber andere gibt sagen, sie können es nicht bewältigen und lassen das dann halt an sowas aus. Ich hätte auch Amok laufen können. Was für ein Gefühl hattest du, während dieses Kind das bei dir getan hat? Für den Zeitpunkt eigentlich ein gutes Gefühl. Aber nachdem es das dann immer vorbei war, war das so ein schlechtes Gefühl bei mir, dass ich mich auch versucht habe umzubringen. Hast du dem Kind auch gedroht, wenn du irgendwas sagst? Dann? Nein, ich habe gar nichts. Im Gegenteil, sie hat es sogar ihrer Mutter gesagt. Sie hat es ihrer Mutter gesagt? Sie hat es ihrer Mutter gesagt. Und wie, wie hat die Mutter reagiert? Gar nicht. Wie die Mutter hat es auch dem Kind nicht geglaubt, wie wir es vorhin gehört haben? Doch, ich schätze mal schon, dass sie das geglaubt hat. Ich kann es ihr nicht sagen. Ich habe ihr das damals dann nochmal selber gesagt und habe ihr auch gesagt, dass ich mich heute der Polizei stellen werde. Und sie hat sie mir ganz klipp und klar gesagt, mach es bitte nicht, geh nicht zur Polizei. Wie ich bitte? Gesagt, ja, wie, die Mutter hat zu dir gesagt, geh bitte nicht zur Polizei? Ja. Du warst zur Zeit mit der Mutter des Kindes zusammen? Ja. Und ich habe selber große Augen bekommen, aber ich habe zu ihr gesagt, pass auf, ich muss mir Hilfe suchen, ich brauche Hilfe. Ich habe mich versucht umzubringen, ich kann nicht mehr klar denken, ich kriege ja nicht mehr meine Arbeit geregelt und das alles. Das heißt, wenn du dich nicht der Polizei gestellt hättest und das hättest weitergemacht, die Mutter wäre nicht eingeschritten? Nein. Wie erklärst du dir das denn? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich. Ich habe sie ja selber nicht verstanden, teilweise manchmal. Wie lange warst du mit der Frau denn vorher zusammen gewesen? 4 Jahre. Du bist dann zur Polizei gegangen? Ich bin dann zur Polizei gegangen, habe mich dann da selber angezeigt, bin dann direkt festgenommen worden und bin dann in Haftrichter vorgeführt worden, bin dann in U-Haft gegangen, ein halbes Jahr. Ja, und dann bin ich weitere 3 Jahre Strafhaft, also insgesamt 2,5 Jahre Strafhaft dann. Mhm. Bist du mit dieser Frau immer noch befreundet? Nein, will ich auch nicht. Kannst du, du hast es schon versucht gerade, aber doch noch mal klarer sagen, was für dich dann der Impuls war, zu sagen, ich gehe jetzt zur Polizei, denn du wusstest ja, das bedeutet für mich Knast, das bedeutet für mich soziale Ächtung. Und dann sagt auch noch die Freundin, nein, geh nicht zur Polizei. Warum bist du gegangen? Weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte das Leben des Kindes nicht mehr weiter kaputt machen, weil ich genau weiß, wenn ich nicht zur Polizei gegangen wäre, ich wäre weitergegangen, ich wäre einen Schritt weitergegangen. Und das wollte ich nicht. Du hättest das Kind vergewaltigt auch. Ja. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber da ich gesagt habe zu mir selber, ich kann das nicht, ich will das auch nicht. Ich muss dir mal sagen, ich bin gleichermaßen geschockt und beeindruckt, was du mir erzählst. Geschockt natürlich über das, was du zu verantworten hast und was du getan hast. Aber das muss ich auch sagen, beeindruckt auch, dass du zur Polizei gegangen bist. Das muss ich dir auch, trotz all dessen, was du Schlimmes getan hast, muss ich dir auch anrechnen, das muss man sagen. Jetzt ist denn während der Haftstrafe psychologisch irgendwas mit dir getan worden? Ja, natürlich, auf mein Drängen hin. Auf mein Drängen hin. Laut der Haftgutachter und aus allem hätte ich eigentlich gar keine Therapie gebraucht. Weil, Was, der hat gesagt, du hättest keine gebraucht? Ja, ja, so hieß es. Da gucken sie schon richtig. Das ist bei vielen so, weil einfach die Kosten nicht dafür da sind. Die Leute, die sowas gemacht haben, zu therapieren, das ist kein Scherz. Mhm. Wenn sie wüssten, was ich da für Kämpfe gehabt habe, um da eine Therapie zu bekommen, ne? Dann würden sie graue Haare kriegen. Übrigens, duz mich mal, ich duze dich auch, dann ist das ebenbürtiger. Das heißt, du als Täter, als Täter, musst es quasi einfordern, dass du eine Therapie bekommst. Ja, ich bin damals begutachtet worden vor Gericht. Und da hieß es, das Gutachten hieß, ja, ich habe durch soziale Kontakte, weil ich so wenig soziale Kontakte hatte, halt gewisse Schwierigkeiten. Mhm. So, und das ist weiter auszuführen, würde jetzt Stunden dauern, haben wir ja nicht. Aber hieß es, er bräuchte eine Therapie irgendwann mal. Ja. Und wann hast du sie gekriegt? Ich habe die genau 2 Jahre später bekommen. Die hast du dann aber nur 1 Jahr durchgezogen, weil die ist bisher wieder draußen. Ja, ich habe die genau 1 Jahr durchgezogen, ich habe die voll beendet. Wie ist denn die Situation heute, wenn du so in dich hineinschaust und horchst? Bist du hundertprozentig sicher, dass nie wieder sowas passiert? Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher. Hundertprozentig. Was für ein Gefühl hast du dir selbst gegenüber, wenn du mal 3 Jahre zurückspulst und dich in der Situation siehst, dass das kleine Mädchen dich befriedigt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie siehst du dich selbst? Was hast du ein Gefühl zu dir selbst, wenn du an das denkst, was du getan hast? Dass ich ein Arsch war. Mhm. Dass ich brandgefährlich war. Und hätte ich nicht diese Notbremse gezogen, hättest du weitergegangen. Hattest du denn vorher, ich sag mal, eine normale Sexualität, dass du... Ja. Ja, also du hast nie früher auch heimlich nach Kindern Nein. geguckt? Nein. Ich habe jede Menge Freundinnen gehabt. Ich hatte sogar langjährige Beziehungen gehabt. Also da ist keine eigentliche Nein. pädophile Neigung Nein. da. Das hat andere Ursachen, warum das in dem Moment durchgebrochen ist. Nein. Ja. Man muss immer sagen, es gibt auch unterschiedliche Menschen wie ich. Ja. Es gibt welche, die wollen es unbedingt machen, die machen es jeden Tag. Ne? Es gibt andere, die wollen ihr Geld damit verdienen. Sowas verabscheue ich auch. Ich habe weder Fotos noch irgendwas anderes im Internet geguckt, mhm. noch irgendwas anderes gemacht. Mhm. Das ist das Kuriose. Wie bist du denn? Man hört ja immer so, dass Menschen, die Männer, die Kinder missbraucht haben, dass die es sehr schwer im Knast haben. Wie war das bei dir? Es ging eigentlich. Ich habe, es wussten alle, was ich gemacht habe. Mhm. Es wussten auch die Inhaftierten, was ich gemacht habe. Die was? Die wer? Die? Die Mitgefangenen. Die wussten das auch, was ich gemacht habe. Aber ich konnte mich mit denen ganz normal unterhalten. Mhm. Es wird alles laut gegessen oder laut gesprochen, aber es ist nicht so. Weil man sagt einfach, die Gefangenen, wir sitzen alle in einem Boot. Klar, was ich gemacht habe, haben die nicht verschönigt oder so, ne? Wie hat denn deine Familie, dein Umfeld auf das reagiert, was passiert ist? Zuerst geschockt, klar. Das ist normal. Wenn eine Familie das mitbekommt, mein eigener Sohn oder mein eigener Bruder, der hat ein Kind missbraucht. Klar, sind die Leute geschockt. Mhm. Aber ich habe das dann versucht, meinen Eltern zu erklären. Die waren auch bei der Gerichtsverhandlung dabei. Haben sich Menschen aus deinem nahen Umfeld von dir distanziert? Nein. Nein, es sind alle noch da, die früher auch da waren. Alle noch da. Mhm. Es sind alle noch da. Ich hab mich mit vielen sehr lange unterhalten, wie das dazu gekommen ist und da wegen der Therapie und das alles. Mhm. Ich mache ja noch eine Therapie. Du bist, es steht jetzt an oder bist du schon dabei? Nee, es steht noch eine an. Mhm. Ich möchte noch eine machen, da habe ich auch drauf bestanden, mhm. dass es auch zur Pflicht wird bei mir. Mhm. Weil ich denke immer, wenn ich es Pflicht machen würde, dann würde ich auch keine machen. Achso, diese Therapie ist Pflicht. Ich mache die zur Pflicht, ja. Wenn du aber gerade, du hast gerade schon zu mir gesagt, dass du hundertprozentig sicher bist, dass du das nie wieder machen willst, wozu dann nochmal eine Therapie? Einfach für mich selber. Um zu sagen, doppelt. Nicht doppelt hält besser. Einfach um Leute oder mit einem Mann oder mit Menschen zu reden über Probleme, die ich gehabt habe oder Probleme, die ich zukünftig kriegen werde. Ja. Vielleicht wieder Geldprobleme oder so. Ja. Einfach mit Leuten, dieses zu besprechen. Bist du zum ersten Mal straffällig geworden? Ja. Was hast du beruflich früher gemacht? Ich bin beruflich früher Trockenbauer gewesen. Trockenbauer. Kannst du jetzt wieder in den Beruf rein? Ja, ich könnte rein. Ich möchte auch wieder gerne arbeiten und ich suche auch schon Arbeit. Ich könnte da ohne Probleme wieder rein. Okay. Hm. Weißt du etwas über das Kind? Wurde das Kind irgendwie psychologisch betreut? Die Mutter wollte das nicht. Die Mutter wollte das nicht. Das ist ja schon unfassbar. Ja. Aber dieser Fall ist ja nun öffentlich geworden. Du hast ja auch das Kind benannt. Das heißt, da müssen doch eigentlich die Behörden, das Jugendamt auch aufmerksam geworden sein, dass die sich zumindest um das Kind kümmern. Ja, ich kenne ja meine damalige Freundin und ich weiß ja, wie die drauf gewesen ist. Und angeblich hätte das Kind damals gesagt, nee, sie will keine Therapie. Was für mich ein absoluter Quatsch ist. Hat diese Freundin denn vor Gericht auch ausgesagt? Ja, die hat ausgesagt. Was hat die denn da ausgesagt? Dass du immer nett und toll warst oder was? Nö, die hat eigentlich nur halt meine schlechten Seiten gesehen. Ne? Angeblich hätte ich nur geschlagen, was überhaupt gar nicht stimmte. Was der Richter auch wusste, weil das Kind hatte absolut keine Blessuren gehabt. Keiner von denen hatte Blessuren gehabt. Hat die denn vor Gericht auch gesagt, dass sie dir geraten hat, dass du nicht zur Polizei gehen sollst? Nee, das hat sie nicht gesagt. So schlau ist sie. Mhm. Weil sonst hätte ja selber einen mit wegen Tatverschleierung und sowas hätte er selber nochmal einen drauf gekriegt. Genau. Ne, das hat sie natürlich nicht gesagt. Sie hat natürlich also, nur halt gesagt, dass ich sie angeblich geschlagen hätte, sie selber. Wo ich natürlich sagen konnte, das stimmt nicht, weil ich war ja die meiste Zeit eh nicht da. Ich war ja auf Montage gewesen. Deine Motivation hier anzurufen war? Meine Motivation ist anzurufen zu sagen, an alle Frauen und Jungen, die missbraucht worden sind oder gerade dabei sind, missbraucht zu werden, geht zur Polizei, geht zu einem Psychologen, redet mit denen, die helfen euch. Es muss was passieren. Also, das ist schon erstaunlich. Das sagt, falls ihr gerade zufällig hier reingeschaltet habt, das sagt ein Täter. Micha ist ein Täter gewesen. Also, ich möchte mich auch bei den Opfern gerne entschuldigen, auch wenn ich es selber gewesen bin. Aber ich habe es ja gerade selber mitgekriegt, was bei dem jungen Mann da passiert ist und oder bei der Frau passiert ist. Geht zu einem Psychologen, redet mit denen. Macht es, das ist unheimlich wichtig. Also, ich muss es nochmal sagen, ich verabscheue das, was du getan hast. Ich finde es aber erstaunlich, dass du dich dann angezeigt hast und ich finde es auch sehr erstaunlich, dass du hier anrufst. Das ist ja zusätzlich zu der Selbstanzeige noch einen draufgesetzt und du bist hier in einer Öffentlichkeit. Und dass du dich so äußerst, das respektiere ich und das anerkenne ich auch. Da kannst du dir gewiss sein. Ich danke Ihnen. So, Micha, dann danke ich für deinen Anruf und für deine Äußerungen und für deinen Aufruf, der natürlich sehr richtig ist. Und wünsche dir für die weitere Therapie jetzt alles Gute und natürlich, dass nie wieder irgendetwas passiert. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön, Micha. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 220 50 50. Das ist unsere Nummer hier live im Radio. Jetzt live und im Wiederfernsehen 1.51 Uhr und ich begrüße herzlich Murat, der ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen, Domina. Domian heiße ich. Domian, sorry. Ja. Ich bin Murat. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist egal. Ja. Um was geht's? Also folgendes, mein Thema ist, ich bin gestern von meinem Vater im Flagranti erwischt worden. Mit wem? Das heißt, mit meinem Freund. Mit deinem Freund? Ja. Du bist schwul? Ich bin schwul, ja. Und ich höre an deinem Namen, dass du einen arabischen Hintergrund hast, muslimischen Hintergrund hast? Türkisch. Türke, ja. Oh Gott. Ja, dein Vater hat euch erwischt. Was ist da passiert? Ja, mein Freund hat mich gestern nach Hause gefahren. So 23 Uhr so. Ja, und meine Eltern gehen normalerweise so 22 Uhr Feierabend, dann gehen die pennen. Ja, und er hat seine Runde gemacht, wir haben einen Hund und wir waren im Auto, wir haben geküsst. Ja. Achso, mehr ist nicht passiert, aber ihr habt immerhin geküsst und das hat er gesehen. Ja, das war auch ein bisschen meine Schuld, weil ich habe da nicht richtig nachgedacht. Normalerweise sind wir immer total vorsichtig und so. Ihr habt im Auto aber keinen Sex gehabt? Nein. Ihr habt geküsst. Naja. Ja, wir haben halt geküsst. Hätte ja sagen können. Domian, nein. Nein. Das Netz vom, das war schon schlimm genug mit dem. Glaube ich. Wie hat der Vater reagiert? Ja, er hat geguckt erstmal am Fenster und dann klopft er am Fenster. Das haben wir gar nicht gemerkt erst. Wir wollten uns auch gar nicht lange aufhalten, nur verabschieden so. Ja. Ja. Klopfte am Fenster, ich habe einen Schrecken gekriegt, oh mein Herz, mein Gott. Ja. Und dann? Sofort raus. Ja. Ganz sauer, böse, geschrien, ganze Straße, bestimmt alle gehört. Ja. Schreit auf Türkisch mich voran, raus, ja, ich habe Angst gehabt, ja. Ja. Bin ich raus, na, mein Freund auch Angst, der ist gleich weg, gleich weggefallen. Ich bin mit ihm ein halbes Jahr jetzt zusammen. Ja, sofort in Haus rein, wir reden drin. Wie war es dann im Haus? Ja, dann waren wir drin. Was machst du mit deinem Mann? Was soll denn das? Ey? Ich musste gucken, ob ich richtig sehe. Ja, und dann, ich habe mir dann einfallen lassen, ich habe ihn nur getröstet, weil er hatte Probleme mit seiner Freundin und sie will Schluss machen wahrscheinlich. Aber ihr hattet richtig Zungenkuss, richtig? Ja, und er hat gesagt, mein Vater, ich bin nicht blind. Ich habe alles gesehen. was das, wir sind Türken, wir sind Moslems. Also die Ausrede, hat nicht geholfen. Nee, meine Mutter war auch, sie hat nichts gesagt, sie war ganz stumm. Hat der Vater dich geschlagen? Nein, er hat mich sofort rausgeschickt. Ach, also aus der Dorf. Ja, ja. Aus dem Haus, aus der Wohnung? Aber sofort, ja. Und wo bist du? Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt bei einem Kollegen. Also er hat dich rausgeschmissen aus der Familie? Ja, ich bin bei einem Bekannten untergekommen und... Ach du je. Ja. Ach du je. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hast du... Fix und also es wusste vorher niemand, dass du schwul bist? Niemand. Aus der Familie? Niemand. Nein, nein. Auch nicht Freunde, gar nichts. Wie viele Geschwister hast du? Drei, zwei Brüder noch und eine Schwester. Sind die älter als du? Na, meine Schwester ist jünger. Sie wohnt noch zu Hause, meine Brüder sind schon älter, die wohnen nicht mehr zu Hause. Ja. Hast du heute mit irgendjemandem telefoniert aus der Familie? Nein, mit niemandem. Mit niemandem? Mit niemandem. Und die haben sich bei dir auch nicht gemeldet? Gar nichts mit. Ich habe mein Handy ausgehabt, bis eben, dann, wo ich angerufen habe, sie angerufen hat. Was glaubst du, was deine Mutter so in ihrem Herzen denkt? Ich weiß nicht, meine Mutter, ja... Sie hat nichts zu sagen. Mhm. Sie hört auf meinen Vater und... Als der Vater dich rausgeschmissen hat, hast du eine Ohrfeige noch bekommen? Ja, kurz davor, ja. Ich bin weg. Dann. Ja. Also er hat die Hand schon so... Er hat nicht mehr viel gefehlt. Und jetzt habe ich natürlich auch Angst. Das verstehe ich. Meine Brüder auch, die sind auch voll krass drauf und so. Also du findest bei den Brüdern keinen Verbündeten, der auf deiner Seite steht? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Du bestehst jetzt im Prinzip alleine da. Was, bist du noch Schüler oder was machst du? Nein, ich habe Ausbildung hinter mir. Und hast du einen Job? Nein, zurzeit nicht. Was denkst du, was jetzt in den nächsten Wochen passiert? Was willst du tun? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mhm. Fix und fertig. Meine Nerven und ich weiß nicht, mein Bekannter sagt, ich kann ein paar Tage bleiben, ja, okay. Dann muss ich auch wieder gehen. Könntest du bei deinem Freund wohnen? Das geht nicht. Er wohnt noch zu Hause auch. Ach so, er ist auch noch jünger und wohnt zu Hause, ja. Ja, und die Eltern wissen auch von gar nichts. Wohnst du in einer größeren Stadt? Na, kleine Stadt. Kleine Stadt. Kleine Stadt, ja. Also die Situation... Musst du auch nicht. Ja, okay. Die Situation ist wirklich sehr ernst. Ja, ich kann das erahnen, dass es da auch keine Gesprächsmöglichkeit gibt, wahrscheinlich mit der Familie. Gar nichts, ist nichts zu machen. Nein. Gar nichts zu machen, sofort raus. Bist du denn für dich? Du bist nicht mehr mein Sohn und das war's. Bist du denn für dich, Murat, ganz im Klaren, ich stehe nun mal auf Männer und das ist auch so? Ja. Ja, und das möchtest du auch so leben? Ich möchte es so leben. Ja, das finde ich auch richtig. Und da möchte ich dich auch bekräftigen, dass das der richtige Weg ist. Aber es ist eben so traurig, dass du erst einen harten Weg gehen musst, wenn deine Familie dich ausstößt. Ich bin selber, das ist meine Schuld gewesen. Wie kann ich das? Ja. Man muss doch damit rechnen, dass da einer von denen da... Ja, aber nun ist es... Mein Vater... Ja, klar, aber nun ist es passiert. Jetzt brauchst du irgendwie Hilfe. Jetzt brauchst du irgendwie... Wo kriege ich die Hilfe? Wissen Sie? Das ist jetzt eine große Frage. Deswegen fragte ich, ob du in einer großen Stadt wohnst. In größeren Städten gibt es mittlerweile schon sehr viele Hilfsangebote für junge Schwule, auch für muslimische Schwule. Ist denn eine größere Stadt in deiner Nähe vielleicht? Ja, in der Nähe schon. Im Prinzip, aber kannst du ja auch hingehen, du bist ja jetzt frei, du kannst ja hingehen, wo du willst. Du bist ja nicht an den Ort gebunden, wo du jetzt bist im Moment. Ja, auf diesen Ort kann ich auch nicht. Ich muss weg. Eben, du musst weg, ja. Pass mal auf, Murat. Ich habe Angst. Wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen und mal ein bisschen überlegen. Es gibt, wie gesagt, in den großen Städten gibt es so Sachen, wo man dir vielleicht, die dir etwas weiterhelfen könnten. Ach so. Da werden wir dir gleich mal ein paar Anlaufstellen geben. Ist ein Versuch. Okay. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber es ist ein Versuch. Ja, ich will es hoffen, ja. Ja, und ich... Mach mich fix und fertig so. Absolut, verstehe ich. Ja. Ging mir genauso. Ich kann gar nicht mehr. Also wir rufen dich gleich nochmal an, du legst bitte auf. Okay. Okay, mach's gut, bye bye. Tschüss, ciao. Murat, ciao. Dankeschön. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Henrik Hage und wir sind wieder da in der Nacht vom Montag auf Dienstag, auch wieder mit einer freien und offenen Themenrunde. Jetzt wünsche ich euch einfach ein schönes Maiwochenende. Bis dahin. Tschüss.